Hallihallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Adcasts, die Nummer 29 am 30.01.2011. Hallo, herzlich willkommen! Ja, hallihallo Leute! Und was liegt diese Woche an? Tja, ich sag mal, alles im Zeichen für PlayStation, aber da kommen wir noch später dazu. Das dürfte sehr, sehr interessant werden. Ich fang gleich an, weil wir haben wieder so ein dichtes Programm. Ja, da geht's wieder rund ohne Ende. Ich meine, der Mond steht sowieso im Stein der Spielewelt. Ja, auf jeden Fall, ja klar. Nicht zu knapp. Ja, und dann gleich das erste Thema, Worms für Android. Ein weiteres Spiel von EA mit 2,5 Sterne Wertung. Ja? Samsung Galaxy Tab wird nicht unterstützt, Dell Streak auch nicht. Die Kommentare sind verheerend und schade um das gute Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was da in EA reingefallen ist, aber was die an Android-Spiele rausbringen. Ich möchte zwar EA jetzt nicht unrecht tun, ich finde es toll, dass die überhaupt für Android irgendwas machen, aber wenn man so diese EA-Spiele, die Wertung ansieht, dann muss das ja einen Grund haben, warum die, also die Wertung unterster Kanone sind. Das ist unglaublich schlecht. Diese Wertungen, die da rausgegeben werden von der Community, und ich meine, das hat ja bestimmt einen Grund. Ja, vielleicht ist die Nicht-Lauffähigkeit wieder zu begründen auf diese berühmte Kopierschutzgeschichten von Electronic Arts, die wir ja auch schon zu genügen kennen. Also man schützt den Kopierschutz mit dem Kopierschutz, der den Kopierschutz schützt. Ja. Und wenn man das natürlich auf so einem Gerät macht, dann kann das schon ganz böse nach hinten losgehen. Vielleicht ist es das. Kann aber auch sein, dass sie schlicht einfach nur Probleme haben mit Grafikdarstellung etc. bei Tablets. Ja. Man weiß es nicht. Ah, beziehungsweise man weiß es vielleicht doch. Ich höre zu. Ja, es ist schon ziemlich irritierend auf jeden Fall. Ich bin auch enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also schade um das. Von Electronic Arts oder jetzt überhaupt wegen der? Von Electronic Arts, weil das gute Spiel möglich ist. Und das haben ja schon viele Firmen gezeigt. Und ich weiß nicht, ob die vielleicht noch so dieses Problem haben mit dem Developer-Kit, weil das ist ja so diese Taktik, ja, eine Engine, die kloppen mal überall drauf auf jedes System. Es scheint noch Schwierigkeiten zu geben da bei Android, ja. Oder es ist tatsächlich hat was mit dem Kopierschutz zu tun, das ist mir eigentlich relativ egal. Ja. Also das ist eine Schande für Android, was momentan da abläuft, wenn so eine namhafte Firma nur solche Spiele auf den Markt bringt, die dermaßen miese Bewertungen bekommen. Ja, da stimmt doch was nicht. Mhm. Ja gut, okay. Gute Bewertung hat übrigens die Facebook-App bekommen. Ja, und die ist jetzt auch nochmal verbessert worden, also die hat ja schon die ganze Zeit dieses Places gehabt, aber nicht dieses Deals. So, jetzt mal kurz, was das ist. Also so Sachen wie Foursquare oder GoWalla, wo man angeben kann, wo man gerade ist und was für ein Geschäft man geht und so weiter, gibt's ja schon. Und Facebook hat vor ja nicht allzu langer Zeit ebenfalls sowas gestartet und nennt sich Facebook Places. Da kann man auch Deals abschließen. Ich weiß zwar nicht, ob es in Deutschland schon viele Deals gibt. Bei Foursquare mittlerweile gibt es schon einige Angebote, also einige Geschäfte, wenn man da eincheckt, dann kriegt man in den Geschäften Vergünstigungen und so weiter. Ja. Also schon interessant. Hier bei der Facebook-Deals weiß ich es jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Ich muss mir das vielleicht nächste Woche mal genauer angucken und das mal draußen testen. auf jeden Fall ist es dort möglich, dass man jetzt auch über das Android-Handy so Sonderangebote beziehungsweise eben besondere Offerten bekommt, wenn man eben über Facebook Places eincheckt. Ist ja auch so eine Art Werbung für die jeweiligen Firmen und dafür kriegt man dann auch was zurück. Finde ich eine gute Sache. Und schön, dass Facebook jetzt die App auch verbessert hat und zusätzlich natürlich auch das lang erwartete und ersehnte Feature, es ist jetzt auch der Chat möglich, also Facebook Chat geht es jetzt ebenfalls auch über diese Facebook App, über die offizielle Facebook App. Ja, das ist schon mal eine schöne Sache. Wir haben, so gleich wieder abgehakt, wir haben letzte Woche über den Notion Ink Adam gesprochen. Ja. Und über die langen Produktionsstraßen. Ja, ne? Da hast du dich ja sehr positiv geäußert. Ich war auch sehr euphorisch, dass jetzt alles klappt und so weiter und endlich größere Stückzahlen ausgeliefert werden. Ja, so wunderbar. Es sei denn, du bist, glaube ich, jeder... Wie vielte? Jeder Vierte oder jeder Fünfte? Oh, ich glaube, es sind sogar noch mehr, wo jetzt Probleme haben mit diesem Notion Ink Atom. Das ist so massiv, dass große Android-Seiten in den USA, beispielsweise Android Central, die weigern sich jetzt weiter darüber zu sprechen, damit diese Marke nicht noch weiter irgendwie Werbung bekommt. Ja, finde ich zwar ein bisschen ungerecht, aber ich kann verstehen, dass einige Leute ziemlich sauer sind, weil die haben massive Probleme offenbar, Qualitätsprobleme. Und auch sind Bilder aufgetaucht von Geräten, die bei der FCC eingereicht wurden zum Test. Ja, dieser Test wurde bestanden. Ja, also das heißt, das hat eine Zulassung bekommen. Allerdings war auf den Bildern zu sehen, dass totales Chaos in den Geräten herrscht, so verarbeitungsmäßig und layoutmäßig. Das hat zwar nicht unbedingt was zu bedeuten, aber die massiven Probleme, die jetzt auftauchen mit defekten Geräten und so, das hat sehr wohl was zu bedeuten. Und die Krone war ja dann noch, als eben Notion Inc. ein Update herausgeschickt hat. Und sobald man dieses Update installiert hatte, war das Gerät quasi erstmal außer Gefecht gesetzt. Ich will nicht sagen kaputt, Weil es aber bootet endlos, ne? ja, es Also es bootet endlich. bootet, startet neu, bootet, startet neu, bootet, startet neu. Genau, und im Amerikanischen gibt es so einen schönen Ausdruck dafür, pricked. Ja, Rickt, ja, das ist mir pricked. neu, okay. Ja, also man hat dann auf einmal so einen Backstein da, ja, wo nichts mehr kann. Aber zum Glück gab es da eine Möglichkeit, über den PC kann man dann das Ganze wieder ins Leben zurückrufen, wieder reanimieren, also zumindest das. Aber Leute, ich meine, das darf ja nicht passieren. Ja, also ich meine, es gibt ja Fehler und es gibt Probleme, aber sowas darf nicht passieren, dass per automatischem Update auf einmal die Geräte getötet werden, ja. Das gibt's nicht. Dead on Upgrade oder so. Ja, das ist ja jetzt. Naja. Also Ja, aber sowas Ähnliches haben auch Akkus-Leute gestern erlebt. ja? Ja, also sie haben zwar keinen Defekt, aber Akkus hat seit 27. ein neues Update draußen, das 2.1.0.3. Und einige Leute hatten nach der Installation dieses Updates auch das Problem, dass das Gerät halt immer wieder neu gebootet hat. Dann haben die das Update wieder runtergenommen von der Seite, haben wohl irgendwas auf die Schnelle gefixt. Also es muss nur minimal gewesen sein, denn heute Morgen ganz früh konnte ich es nämlich wieder runterladen und auch installieren. Und bei mir läuft es auch einwandfrei. Da gibt es auch eine riesige Tabelle an Fixes. Da möchte ich aber eigentlich erst später dazu Ja, kommen. okay. Ja, ich find's schon ziemlich heftig, was da abgeht. Das darf nicht passieren. Und ja, zusätzlich eben zu den Qualitätsproblemen, die da Notion Inc. aufweist. Uiuiui. Irgendwie war es dann doch ein Wink des Schicksals, ne? Das ist. Ja, vielleicht war es doch gut, dass wir den jetzt nicht gekauft haben, Ja, ne? genau, das meine ich. Ja, also, da muss ich ganz ehrlich sagen, Ja, ich würd wobei, wahnsinnig jetzt werden. dürfen wir aber auch nicht gemein sein. Viele haben ja beim Start Probleme, die dann oft recht schnell behoben sind. Ja. Also wollen wir jetzt nicht gleich hier den Jungs, die da versuchen, ein bisschen was vom Markt abzugreifen, gleich wieder richtig in den Sack zu drehen. Das muss nicht sein. Ja, gut. Warten wir mal ab, wie die Firma jetzt umgeht mit dem Problem und wie das Problem gelöst wird. Sicher, es ist halt schon ein bisschen zu arg. Ja, das ist schon ein bisschen zu heftig, was da abgeht. Das ist mehr als das erträgliche Maß für viele Benutzer. Und ja, in den USA sind jetzt viele stinkesauer. Ja. Ich kann nur hoffen, dass dann dieses Vorzeigetablet von Motorola nicht auch so schlimm wird, ja, weil da dann zählt es, ja, da zählt es. Am 2. Februar gibt Google eine Veranstaltung zu Honeycomb und führt das nochmal genauer vor und so. Ich weiß nicht, ich habe jetzt viele Seiten beobachtet und einige, sie können es einfach nicht fassen, dass Honeycomb nur für Tablets ist. Ja, sie wollen ja Ja, das einfach. habe ich auch gelesen. Ja, Du, I die want. Leute sind der Meinung so, ach, huch, es kommt ja auch für Tablets. Also das habe ich Ja, gelesen, in ja, genau ja, diesem Wortlaut. ja. Und dann denke ich doch, es kommt ja auch für Tablets. Dann haben die das irgendwie noch nicht so richtig verstanden Ja. oder die Sendungen nicht gehört. Denn es ist ja das Tablet-System. Ja, absolut. Und ich hab schon vorher gesagt, es macht gar keinen Sinn, Honeycomb so wie es ist, zu versuchen, auf ein Handy-Display zu quetschen. Es wird gar nicht funktionieren. Ich kann das sagen, I want to believe, das ist das Motto der Blogs, ja. Sie wollen einfach glauben, dass Honeycomb auf Phones kommt. Das wird nicht kommen, jedenfalls nicht in der Form, das ist vollkommen ausgeschlossen. Da lege ich mich einfach fest. Ja, haut mich, wenn's danach, wenn ich nicht recht habe, aber ich würde jetzt jede Wette eingehen, dass es eben so ist. Google hat Teil es ja der sogar nächsten schon. Generation wird es kommen, bestimmt. Und zwar dann, wenn man nämlich das Display um das Vierfache ausklappen kann. Google hat es ja schon öffentlich gesagt. Google hat es ja schon öffentlich gesagt, dass es das Honeycomb ein Tablet-Betriebssystem ist. Damit dürfte es eigentlich klar sein. Ice Cream ist angekündigt. Damit dürfte es auch klar sein, dass die nächste Version für Telefone eben nicht 3.0 ist, sondern 2.4. Und ja, gut, ich möchte es jetzt nicht nochmal durchkauen, aber ich sage nur eins: guckt euch das Logo an, dann wisst ihr, dass das Android für Telefone nichts erstmal zu tun hat mit dem Android für die Tablets. Das neue Logo ist blau, es ist eine Biene, ja, kein Roboter mehr im Prinzip, ja, hat nur noch, die Biene hat nur noch einen Roboterkopf, eine andere Farbe, ein anderer Stil. Das deutet eindeutig darauf hin, dass das nichts mehr mit dem alten Android für, oder was heißt mit dem Android für Telefone jetzt zu tun hat. Es wird zwei Forks geben, da bin ich mir ganz sicher, zwei Branches, und ja, ihr werdet sehen. Ja, ihr werdet Weißt sehen. du, an was mich das erinnert? Ja. Erinnerst du dich damals, als Windows 95 auf Windows 98 überging? Ja. Und da kam damals kurz vorher Windows NT, also eine zweite Schiene wurde geöffnet. Ja. Und dann sind es zwei ganz unterschiedliche Richtungen geworden. Das eine war Ja. dann eine reine Netzwerk-Firmengeschichte und das andere eine reine Home-Geschichte. Genau. Und genauso kann man das, glaube ich, auch sehen. Richtig. Deswegen ist es jetzt auch eine Biene und kein Roboter mehr, Ja. weil es ist eine andere Schiene. Ja, absolut, bin ich ganz fest davon überzeugt. Wir haben es ja auch letztens schon gesagt, Ice Cream Sandwich heißt es ja offiziell, und das deutet darauf hin, ja, dass zwar vom Unterbau etwas reinkommt, vielleicht von Honeycomb, ja, aber eben die Oberfläche bzw. eben das Gros eben auf der Android bisher auf der Phone-Basis bleibt. Und die werden natürlich irgendwann zusammenwachsen, bin ich auch davon überzeugt, aber das wird noch dauern, und es wird nicht gleich sein, weil wenn es wieder gleich ist, dann werden alle wieder rumheulen von wegen, oh ja, das ist ja auch nur ein größeres Android-Telefon, ja, oder vielleicht heulen sie dann rum, ah ja, das ist ja auch nur ein Tablet in klein, ja, Ja, man es kann es darf ja aber nie auch recht nicht zu machen. weit auseinanderklaffen, sonst kommt irgendwann der Punkt, wo es einfach inkompatibel wird, was die Apps betrifft. Ich bin überzeugt davon, das wird sogar früher oder später passieren. Das wird sogar jetzt schon passieren. Wenn Apps rauskommen, die nur auf Tabletgröße laufen, dann wird das passieren. Das ist ganz klar. Ist bei der Konkurrenz genauso. Das ist unvermeidlich. Das ist unvermeidlich. Ja. Das ist ja das, was auch beanstandet wurde. Ja, das sind ja die gleichen Apps, ja, nur halt jetzt größer gemacht zum Beispiel auf dem Galaxy Tab oder auf den anderen Tablets, die jetzt draußen sind, mit Froyo. Ja, das ist ja einfach nur größer. Aber das ist ja, die App ist ja nicht speziell für ein Tablet gedacht. Ja, gut, aber wenn die App speziell für ein Tablet gedacht ist, dann ist sie aber nicht für ein Telefon gedacht. Wobei ja Angry Birds ja eindeutig beweist, dass es schon dual geht. Gut, eine Natürlich. muss ich allerdings dazu sagen, Natürlich. man kann Ressourcen sparen, indem man sagt von vornherein, okay, ich mache die Grafiken halt eben nicht so groß, Genau. dann wird das Programm selbst kleiner, okay. Aber was ich gemeint habe, ist jetzt in der Grundkonzeption der Programme oder Spiele, dass man da vielleicht irgendwann anfängt, wirklich auf einen komplett anderen Kernel oder so zu gehen. Und dann kommen gewisse Inkompatibilitäten, die es problematisch machen könnten, halt die eine wie die andere Version rauszubringen. Ja. Naja. So nach dem Motto, ich muss dann richtig komplett anders programmieren auf einer anderen Oberfläche. Und so weit soll es natürlich nicht kommen. Das meine ich mit auseinanderklaffen, dass der Spalt einfach nicht zu groß wird. Dass das alles noch auf einer Linie bleibt. Gut, Ja. wobei mit Linux ist die Gefahr eigentlich relativ gering, dass es zu weit auseinanderklafft. Ja, ich meine, weiter auseinandergehen als die einzelnen Linux-Distributionen geht ja schon kaum noch. Ja. Und es bleibt weiterhin so. Das ist total überbewertet sowieso, finde ich. Ja, das ist total überbewertet. Warum nicht verschiedene Android-Systeme für verschiedene Android-Geräte? Ja. Also ich meine, ich kann auch keine Version, die für ein Telefon gedacht ist, in der Waschmaschine integrieren oder umgekehrt. Ja, ich hätte gern mein Waschmaschinen Android OS bitte auf meinem Handy. Sehr schön, ja. Wobei die Wahrscheinlichkeit, dass ein Programm, das für die Handys gedacht ist, nicht auf dem Tablet läuft, ist natürlich geringer. Weil dort kann ich ja problemlos kleinere Sachen darstellen. Absolut, genau. Umgekehrt also ist es dann schon eher problematisch. Genau. Und dass man auch adaptieren kann, das hat man jetzt ja auch gehört von BlackBerry. Ja, ja, richtig, richtig. Ne, BlackBerry will ja die Android-Apps emuliert zur Verfügung stellen. Ja, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich bin auch noch skeptisch, aber das ist einfach so eine Idee, die da wohl im Netz momentan durch die Welt schwirrt. Das ist bestimmt was, das werden wir in vielleicht nur ein paar Wochen oder ein paar Monaten noch ausführlicher behandeln, ja. Das sind ja jetzt mittlerweile nur ganz, ganz vage Gerüchte und ja, Emulation, das erinnert mich wieder so ganz, ganz böse an Sweetap. Ne? Nein, ja. Okay. Ja, also Entschuldigung, das Sweetap, da wie oder was? Ja, genau. Ja, also, ja, stimmt, das war ja das Gerät, welches man antippte und 2 Minuten später kam die Reaktion. Psst. Ja, aber ich habe mir überlegt, Sony begibt sich jetzt auch auf ein ganz komisches Terrain. Und aber ich mache genau das, was du schon mal gesagt oder was wir schon mal besprochen haben, wo wir gesagt haben, es macht Sinn. Genau das machen die ja jetzt. Ja, aber ich weiß auch, was du raus willst, glaube ich. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die sind wirklich, die haben wirklich hier, wie soll ich das sagen? Die versuchen irgendwie alles abzudecken und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wen die jetzt eigentlich ansprechen. Ja? Als Zielgruppe. Also, tun wir mal kurz für die es noch nicht wissen, was passiert ist. Letzte Woche, kann man es zwar nicht vorstellen, es war ja in jedem Blog und in jeder News-Sendung war es ja drin. Sony hat die neue PSP2, darf man ja gar nicht sagen, NGP, ja, herausgebracht. Ja. Ich sag jetzt einfach mal PSP2. Ja, dann weiß jeder, was gemeint ist. NGP kennt eh keiner, ja. Next Generation Portable soll das Ganze heißen. Ich denke, früher oder später wird es trotzdem PSP2 heißen. und die haben die rausgebracht und die sieht super aus, hat tolle Leistungsdaten, Wahnsinn. Also ein ARM-Prozessor ist drin, ja. Eine schnelle Grafik-CPU, Quad-Core übrigens, ja, der ARM-Prozessor, irre. Und ein Touchscreen, und zwar sogar ein Touchscreen vorne und ein Touchpad hinten, ja. So, spielen wir schon wieder zu laut im Mikro, muss man ein bisschen runterdrehen. Darf ich dir mal kurz zwischen reinreden? Ja. Das habe ich mir bei Atomic Bomber schon immer gewünscht, dass das Touchpad hinten wäre. Ja, genau, damit man eben mit den Fingern nicht verdeckt, was man eigentlich jetzt, also das Spielfeld nicht verdeckt, weil teilweise kann man ja nichts mehr sehen. Und das ist schon übel. Also ich finde es gut, ja, es sieht auch wirklich sehr schön aus. So, die Bombe ist dann geplatzt, als eben die PlayStation Suite vorgestellt wurde, die es ermöglicht, auf Android-Handys PSP-Spiele zu entwickeln, halt PlayStation-Spiele zu entwickeln, ja, so wurde es gesagt, PlayStation-Spiele. Mit einem, das hat mich umgehauen. Ja, mit einem Schwerpunkt aber, Achtung, jetzt kommt wieder, oh, PS1-Spiele. Ja, super. Nicht schon wieder PS1-Spiele. Also, ich kann jetzt auf der PS2 kann ich PS1-Spiele machen, auf der PS3 kann ich mir teure PS1-Spiele nochmal nachkaufen, obwohl ich die ja schon von der PS1 daheim liegen habe. Jetzt kann ich sie dann auch noch auf meinem Android-Handy spielen. Ist toll. Finde ich gut, ja. Aber bitte nicht so in den Vordergrund stellen, ja. Bitte, Sony. Die PlayStation Suite kann auch neue Spiele, mit der kann man auch neue Spiele entwickeln, die also nichts mit der PS1 zu tun haben. Ein Glück. Und das Gesicht ist mir runtergefallen, ja. Und jetzt kommt dann der Raum zum Spekulieren. Als auf der Bühne direkt gesagt wurde, die PSP2, also der NGP, ja, ist kompatibel mit der PlayStation Suite. Bam, bam, bam. Was bedeutet das? Also, ich bin ganz euphorisch, ja. Ich bin ganz euphorisch, ja. Ich glaub's ehrlich gesagt nicht, aber man könnte ja spekulieren, wenn man sich diese Bilder anguckt. Guckt euch mal die Bilder an von dieser NGP. Und schaut mal oben die Statuszeile an. Mhm. Das schreit geradezu nach Finger drauf, runterziehen, da hat man die Notifications oben, ja. Und Touchscreen-Technologie. und ARM-Prozessoren. Ja, also ich muss schon sagen, was für ein Betriebssystem werkelt denn da im Hintergrund bei der PSP 2? Das würde mich schon mal interessieren. Da ist noch gar kein Block drauf gekommen. Anscheinend trauen die sich alle nicht darüber zu sprechen, wa? Weil sie Angst haben, sich total lächerlich zu machen. Also ich kann es mir vorstellen, welches das Ja. ist. Das heißt bestimmt Playdroid. Playdroid. Weil gleichzeitig wurde ja auch noch jetzt offiziell Engadget für eine ausführliche Vorschau das Xperia Play, ja, also auch bekannt unter PSP Phone zur Verfügung gestellt. Also das Ding ist jetzt auch offiziell. So, und jetzt haben wir quasi drei Ansatzpunkte. Einmal haben die PSP 2 NGP. Dann haben wir die PlayStation Suite, die es ermöglicht für alle Android-Handys, PlayStation-Spiele zu adaptieren und neu zu programmieren. Und wir haben das Xperia Play, PSP-Phone nenne ich es jetzt einfach mal, weil unten hat es die Controller und so weiter eingebaut, tatsächlich wie eine PSP. Und das deutet darauf hin, dass Sony hier ganz stark Richtung Android schwenkt. Und was liegt denn da näher anzunehmen, als dass vielleicht die PSP 2 irgendwo im Hintergrund eine hochmodifizierte Version von Android laufen hat, die wir übrigens vielleicht nie zu Gesicht bekommen werden. Das wird vielleicht nie offiziell gesagt werden oder bestätigt werden. Oder eine Emulation. Oder Da habe eine ich auch schon drüber Emulation. nachgedacht, ja. Genau. Also es ist Aber schon. Ja? lass uns ruhig mal diesen Punkt mal aufnehmen und vielleicht mal so einen kleinen Moment drüber diskutieren. Ja. Also, erstens, weiß ich, PlayStation oder die Firma Sony war ja eigentlich schon immer so ein bisschen paranoid. Paranoid, ja, von wegen irgendwelche Dinge aus ihrem Repertoire eventuell zu verlieren. Ja. Also irgendwo eine Machtposition zu verlieren. Ja. Mit der Offenbarung in diesem Markt, Ja. mit dem Aufmachen in diesem Markt, Aha. gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die sagen, okay, der Markt ist noch nicht wirklich erschlossen, was dieses Genre betrifft. Ich meine, es gibt zwar Spiele, ja, aber nicht unbedingt auf diesem Niveau. Ja. Also nicht unbedingt auf, ich sag mal, Konsolenniveau. Da sind wir ja noch ein bisschen weg davon. Dass sie sich den Markt aufmachen wollen und den Markt mehr oder weniger übernehmen wollen. Ja. So. Das Beste, was man da natürlich machen kann, ist, alle Systeme aufeinander anzugleichen. Dann habe ich erstens den Vorteil, ich bin uneingeschränkt, also ich kann jederzeit dann auch sagen, okay, mit wenig Modifikation oder vielleicht mit gar keiner Modifikation kann ich auch andere Sachen drauflaufen lassen. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine PS3, wo man Android-Applets starten kann. Ja, weiß man nicht. Ja. Also das stelle ich jetzt einfach mal dahin. Ich meine, es wird ja bestimmt auch demnächst möglich sein, die PlayStation mit dem Android-App zu steuern. Ja, Die Denke ich auch, andere Seite, sage ich mal, wen gibt es denn im Moment, der jetzt groß da auf dem Sektor rumspielt? Es gibt die Tegra2-Geschichte, wo ich sowieso denke, dass die von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Und es Oh, gibt Electronic Arts, die immer stärker jetzt da reingehen in den Markt. Aber es hört sich für mich aber fast so an, als ob PlayStation oder Sony da richtig lange schon im Hintergrund gebastelt hat. Schon lange, lange bevor wir überhaupt drüber nachgedacht haben. Ja. Und sich da einen Markt aufbauen, den sie, die wollen den Markt an sich reißen, was Spiele betrifft. Im Android-Sektor. Weil was kann besseres passieren? Ja, ich denke Für auch, die. da. Also ich meine, deswegen auch die Energie da rein, auch dieses Fusionieren mit Android, der sich nicht traut, hat halt verloren und die trauen sich. Mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, weil, wie gesagt, sie sind ja paranoid. Ich hoffe, dass die Qualität von den ganzen Geschichten, die die da anbieten, besser ist als das, was die gezeigt haben mit dieser PSN-App, die sie ja rausgebracht haben schon. Oh Ja. je, ja. Also Oh je, bis je. jetzt noch kein einziges Update, nicht reagiert auf die vielen Anfragen von Benutzer. Ja, nicht reagiert so, wie ich mir es eigentlich vorgestellt habe. Die App ist immer noch in einem Zustand, wie gesagt, noch nicht ein einziges Update, die man schlichtweg als Ja. grottenübelst bezeichnen kann. Ja, absolut, Und bin ich bei dir. das ist absolut, ich verstehe das nicht. Ich kann es nicht verstehen. Ich hoffe, dass das da besser wird. Ja. Eine Frage möchte ich jetzt hier auch noch in den Raum stellen, was die Software betrifft, die Softwarelösung. So nach dem Motto, auf jedem Android halt eben diese Spiele spielen. Jetzt kommen wir in eine Problemzone rein, die wir ja auch schon aus der PC-Welt kennen. Das ist die unterschiedliche Hardware. Ja, gut. Wenn ich jetzt hingehe und ja, wenn ich jetzt das neueste Spiel kaufe, lege es jetzt hier in diesen PC ein, vor dem ich momentan sitze, habe ich mit Sicherheit verloren. Und ich weiß halt nicht, wie das aussieht. Man hat ja gehört, Quad-Core. Ja. So, jetzt gehe ich hin, lade ein Spiel auf, ja, auf meinen Milestone. Dann habe ich wahrscheinlich verloren. Habe ich wahrscheinlich eine Dia-Show. Ja, ich denke, auf jeden Fall gibt es da Mindestvoraussetzungen, so wie auf dem PC auch, dass man Ganz dann ein genau. spezieller Prozessor erstmal heraus, also einfach sagt, ja, das muss man haben, mindestens, ja. Und entsprechend nach dem Gerät her wird dann die Grafik halt auch etwas ja, runtergeschaltet, sage ich mal. Auch das ist ja möglich. Was allerdings das Handy auf jeden Fall braucht, da bin ich mal ganz sicher, Speicher. Und zwar viel Speicher. Weil wenn da wirklich eine Version für viele verschiedene Handys, so wie wir es vorhin gesagt haben, ja, dann müssen die das auf jeden Fall so machen, dass die Grafik sehr gut ist, ja, die Grafikdateien also sehr groß sind und dann je nach Handy quasi herunterskaliert wird, so damit es noch mit einer vernünftigen Geschwindigkeit zu benutzen ist. So wie das jetzt bei vielen PC-Spielen ja gemacht wird. Ja, das ist ja genau dasselbe. Wenn du jetzt, was weiß ich mache jetzt gerade mal ein Beispiel, wenn du WoW hast, ja, und das kannst du installieren, du hast einen Mörderrechner, dann kannst du alles hochschrauben, dann sieht das richtig genial aus. Wenn du aber einen total alten und schlechten Rechner hast, ja, dann musst du alles herunterschalten, dann sieht das mit Abstand nicht so gut aus, aber es läuft trotzdem gut. Ja, und genauso Ja, wird ich es dann meine hier halt, wohl auch wenn du gehen. unter diese Grenze kommst, das habe ich ja vor kurzem bei einem Spiel gemerkt, als ich dachte, ah, kaufst du ein altes Spiel, das kann wahrscheinlich kein Problem sein, wenn ich die Daten runterschraube, die Anforderung, dann ist die Grafik zwar schlecht, aber es wird schon laufen und hatte trotzdem eine Dia-Show. Ja, irgendwann ist natürlich Also ist Schluss. keine Garantie dafür. Nee, irgendwann Aber ist ich weiß, Schluss. was du meinst. Was mich aber auch noch ein bisschen, oder was mir zu denken macht, vorhin hast du ja erwähnt, dass PlayStation 1-Spiele umgesetzt werden sollen. Dafür und ja, jetzt überlegen wir mal, wie groß diese Spiele sind. Ich meine, sie sind ja teilweise 600 Megabyte oder teilweise über 1 Gigabyte groß, weil es über mehrere CDs gingen. Ja. Wohin bitte? Also in den Phone-Speicher sowieso nicht, weil das wissen wir ja, da ist ja Ja. sowieso nach 256 KB oder vielleicht sogar noch weniger Schluss. Und auf die Karten drauf, auf SD-Karten drauf? Wie hoch sollen die Datenmenge sein, die da runtergeladen wird? Ja Das sind gut, ich alles so meine. Fragen, die sich dann auch irgendwo stellen. Ja. Ja, gut, ich meine, mit den SD-Karten ist es ja jetzt, sie haben ja hier PS1-Spiele angesprochen, halt Neuentwicklungen, und ich denke, dass die dann auch dem Rechnung tragen werden, dass da keine, ja, sagen wir, epischen Spiele vielleicht umgesetzt werden mit 4 CDs oder so. Obwohl das auch möglich wäre, weil wir müssen ja bedenken, wenn die jetzt von PS1 sprechen, das sind ja CDs, ja. Und wenn dann so eine CD, sagen wir mal, 600 oder 700 Megabyte hat, ja, dann sind wir bei 2,8 Gigabyte. Ja, das ist nichts mehr eigentlich für den heutigen Speicherkarten und Speicherpreisen. Gerät mit 16 Gigabyte ist eigentlich schon fast schon Standard Ist mittlerweile. noch vertretbar, meinst du? Ja, 16 Gigabyte, und dann kann man noch eine Karte dazu reinmachen. Ja. Ich finde das ganz okay. Zum Beispiel jetzt das Nexus S, das hat ja keinen Kartenslot leider, ja, aber das hat ja auch schon 16 Gigabyte an Bord. Das heißt, das könnte auch locker so ein Spiel machen. Oder Spiel eben im Speicher halten. Und wenn ich jetzt überlege, dass es noch viele andere Telefone gibt, wie jetzt, oder halt auch Tablets, zum Beispiel das Samsung Galaxy Tab, bei dem ich jetzt halt was sagen kann dazu, das hat auch 16 GB Speicher drin. Es gibt, glaube ich, auch noch eine 32 GB Version, wenn ich es richtig weiß. Dann kann man noch eine 32 GB Karte reinmachen, ja, und dann hat man genug. Ja, erstmal. Also für diese Qualität von PS1, beziehungsweise dann eben neuen Spiele, die eben ausgelegt sind. Es wird sicherlich einen Haufen Minispiele geben. Ja, so wie es jetzt auch bei der PS3 gibt es ja im Store ein ganzer Bereich mit Minispielen. Ja. Ja. Und ich denke, dass sowas eben die PlayStation Suite hauptsächlich ansprechen will. Diese Casual Games. Es macht ja auch nur wenig Sinn, sage ich mal, jetzt solche Spiele, die für wirklich stundenlanges Dauerspielen gedacht sind, auf dem Handy oder eben auf dem Ja. mobilen Gerät zu machen. Sondern da hat man eben grundsätzlich mehr diese so ja diese lockeren Spiele, ja, wie es immer so schön furchtbar heißt, die Casual Games, ja. Ja, ich finde den Ausdruck furchtbar, ja. Also ich meine, früher war alles Casual Games, ja. Frogger, Pac-Man, es waren alles Casual Games, ja. Und jetzt wird es so dargestellt, dass es das Schlimmste wäre, was es gibt, Casual Games, ja. Und die Hardcore Gamer, ja. Ja gut, aber ich glaube halt, dass zum Beispiel sowas wie WoW ist möglich. Das hat man ja schon gesehen. Ja, das hat ja schon mal einer gesagt, haben wir ja auch drüber geredet. Nur ob das sowas sinnvoll wäre auf dem Handy. Das Also ist ein ich anderes weiß nicht, Thema. ich stelle mir gerade vor, ich bin ja eine Instanz, ja. Ich bin im Zug, ich bin in der Instanz. So, jetzt kommt der Zug an, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt weiterfahren oder soll ich die Gruppe in der Instanz im Stich lassen? Also es gibt halt Spiele, die sind einfach nicht dafür gedacht, unterwegs auf so einem Gerät, wo man mal schnell ein Spielchen zwischendurch macht, ja, zu benutzen. Und ich denke, dass es halt dann auch eben Casual, beziehungsweise eben diese Minispiele hauptsächlich sind. Wobei man die Tablets natürlich nicht außer Acht lassen darf. Ich meine, im Moment ist ja Ja. Tablet und Handy mehr oder weniger ausstattungstechnisch noch sehr ähnlich oder gleich. Und sofern darf man natürlich nicht vergessen, wenn ich zu Hause bin, habe ich mein Tablet und da mache ich durchaus weit mehr. Und Ja, würde sicher. durchaus vielleicht auch gern da ein WoW drauf spielen. Ja, sicher, aber man, gut, das WoW lassen wir jetzt mal weg, weil das ja Ja, das ist ein Beispiel jetzt einfach, ne? kein Sony-Produkt ist ja. Aber gut, da hat natürlich Sony auch seine PS3. Die sagen natürlich, ja, wenn du daheim bist, spiel PS3. Ja, und nicht hier an deinem Handy. Ja, wenn ich keine PS3 habe, Ja, dann. dann sollst du dir auch eine kaufen. Ich meine, die machen ja nicht ihr eigenes Geschäft kaputt, verstehst du? Das werden die schon tunlichst unterlassen, ein Gerät zu machen, das nicht von ihnen ist, wo du alles drauf machen kannst. Ja, und das sieht man ja auch, dieses Xperia Play, PSP-Phone, ist nicht ausgelegt für große Spiele. Ja, das ist also kein Dual-Core, 600 Megahertz waren, ne, 800 Megahertz waren das, glaube ich, ja. Und, ja, das ist nichts im Vergleich zu den aktuellen Modellen an Handys. Das heißt, das ist noch ein, von den Leistungsdaten her, noch ein schlechteres Android-Handy. Und trotzdem soll das eben dieses Playphone von Sony repräsentieren. Und es zeigt ganz klar, dass Sony hier sagt Android oder mobile Spiele, dann aber bitte Minigames, also nicht wo ganz so speicherintensiv sind und so weiter und so weiter. Macht ja auch Sinn. Ja, es gibt ja noch keine klare Liste, die jetzt Nein. in irgendeiner Weise schon was vorhersehen oder wo man schon ein bisschen reingucken könnte. Deswegen Moment, ist ich es habe. unwahrscheinlich schwer jetzt auch zu beurteilen. Ja, Sekündchen mal, ich habe da. Aber noch was anderes, Ja? was man nicht außer Acht lassen darf. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, mit PlayStation Markt eventuell übernehmen. Die WoW-Geschichte, die du jetzt angesprochen hast damals, war ja nicht wirklich ein Spiel auf dem Gerät, sondern das war Cloud Gaming. Das wussten viele gar nicht. Genau. Das heißt, das Spiel lief nicht auf dem Gerät selbst, sondern das lief auf einem Server und das Gerät hat es nur noch dargestellt. Naja. Ja, klar. Ich Und meine. das ist allerdings auch eine Marktlücke, die durchaus interessant ist, Ja. weil da spielt die Hardware des Gerätes nicht mehr eine so Ja, große Rolle. wer weiß, wer weiß. Vielleicht ist das ja auch ein Hintergrund von Sony. Vielleicht haben die das ja schon im Hinterkopf. Ja? Vielleicht machen Weil die das auf dem Weg, wissen wir ja noch nicht. interessant ist nämlich, dass die neue PSP, es gibt es auch in einer 3G-Version. Und auch das übrigens deutet wieder auf ein Handy-ähnliches Betriebssystem hin. Ja? Es hat alles, was ein Android-Handy hat. Ja? 3G-Zugang, Wi-Fi-Zugang und so weiter und so weiter. Und ich hab gerade eben hier nochmal das Bild. Die Oberfläche. Ja? Man muss bedenken, Sony hat noch keine Touchscreen-Oberfläche in dem Sinne. Ja? Und auch da wird es sich dann anbieten, ja. Ich bin fasziniert. Immer wenn ich das sehe hier, ja, dann Ja, also die Batterieanzeige sieht absolut identisch die aus. Batterieanzeige, guck mal, Ist vollkommen identisch. das 3G und das Empfangssymbol, Sind ja. auch gleich. Also das Die sind sieht, an einer anderen Stelle, aber das Symbol ist dasselbe. ja, das sieht also wirklich sehr, sehr verdächtig aus, ja. Und dann auch diese Aufmachung von diesen Icons. Ich meine, das wird sich wahrscheinlich sowieso noch ändern. Ja, man muss mal bedenken, das möchte ich auch noch dazu sagen, dass diese neue PlayStation Portable ja, gegen Ende des Jahres rauskommt. Es soll zu den Feiertagen, also sprich Weihnachten, kommen. Also wir haben noch viel, viel, viel Zeit, ja. Bis da wirklich sich was tut, ja, bei uns. Und Ja, du hast schon recht. Also man hat wirklich das Bedürfnis, oben drauf zu fassen und die Leiste runterzuziehen. ja, absolut. Und ja, das kann ich nur bestätigen. Auch die drei Punkte links sind nicht oder erinnern an Genau. das Froyo, bloß dass mal Froyo rechts ist. Genau, hier diese Punkte, die anzeigen, welcher Homescreen aktiv ist, ganz links auf diesem Bild. Ja. Da kann man also den Bildschirm auch so swipen, ja, also so verschieben und dann zum nächsten Homescreen kommen. Und es sieht genau aus wie eben auf bei Froyo, genau. Ja. Also ist schon. Naja, okay, also wie gesagt, ich glaube, es hat noch kein Blog gesagt, weil sie es einfach nicht trauen, das so weit zu spekulieren. Es wäre schon Extrem Hammer. spekulativ, Ja, keine es Frage. wäre schon Hammer. Und ehrlich gesagt, es ist nur ein riesengroßes Fragenzeichen. Ja, ich weiß selbst noch nicht genau, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall, optisch ist es definitiv an Android angelehnt. Ja. Und naja. Also auch dieser Hinweis darauf, dass die PlayStation Suite, die für Android-Geräte gedacht ist, ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, für dort Software zu entwickeln, dass die, und das wurde offiziell gesagt, kompatibel ist zur PSP 2, also zur NGP, das deutet auch wieder darauf hin, da ist was im Kommen. Ja. Das heißt, die Entwickler können die Minigames für Android-Handys programmieren. Und die laufen einfach so auf der neuen PSP. Und das ist wirklich ein Meilenstein von der Spieleentwicklung in dem Bereich. Da bin ich wirklich gespannt, wie das noch weitergeht. Ja. Das können wir nur Heftig. verfolgen. Also ich finde es auch sehr interessant. Und auch als PlayStation 3-Besitzer werden wir da auch immer mehr, sag ich mal, Gemeinsamkeiten finden. Man darf ja nicht vergessen, dass man von der PlayStation 3 aus Spiele auf die PSP schicken kann und sogar Spiele im wie soll ich sagen, im Unterstützungsmodus benutzen kann. Und das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass ich meinen Milestone auspacke und habe dann da meine Karte bei Metal Gear Solid 4. Oder irgend sowas in der Richtung. Also würde mich freuen, auf jeden Fall. Ja, also ich meine. Hunger Games, ja? Es ist schon heftig, was sich da tut. Ich bin fast überrollt worden davon. Ja, die Blogs anscheinend auch, die Tech-Blogs. Die Großen zuerst haben sie gesagt, ja, die neue PSP wird kein Android-Phone sein. Alle haben sich schon gefreut. Ja, ein Glück. Und so. Die Android-Fans waren dann schon, oh, schade. Und dann haut Sony ein Hammer nach dem anderen raus. PlayStation Suite für Android. Neue PSP ist kompatibel damit, ja, und dann sind so langsam aber sicher, ja, sind den Tech-Blogs dann die Artikel sauer aufgestoßen, die sie noch ein paar Minuten vorher geschrieben haben. Das war wirklich. Sowas ist einfach eine, wie sage ich mal, Lernphase über brutale Dinge. Ja. Also Leute, die werden jetzt mal richtig aufgeweckt und jetzt Ja. kommt auch der Gedanke, was? Das geht doch? Was? Ja, Android, das schafft das? Und so weiter. wahrscheinlich gibt es jetzt bald wieder einen Anti-Sony-Block, aber das gibt es ja sowieso schon genug davon. Ja gut, da hattest du, glaube ich, mehr als einmal mitgechattet. Ja. Aber Ja. man muss auch zwischendurch mal seine Meinung auch mal wieder ändern Ja. dürfen Ja, und aber du, Vorsicht. Also ich bin zwar euphorisch, dass Sony so arg jetzt auf den Android-Zug springt, aber ich muss dir auch ganz klar sagen, ich bin äußerst skeptisch. Ich möchte bitte saubere Qualität haben und wie gesagt, also die erste App von Sony hat mich negativ aus den Socken gehauen. Ja? Und ich bin jetzt wirklich alarmiert und ich werde sehr, sehr skeptisch an die Sache rangehen. Ja? Wahrscheinlich wird sich erst dann zeigen, wenn die ersten frühen Versionen an Entwickler von der PlayStation Suite ausgeliefert werden. Ja, und dann werden wir gucken, was die Entwickler dazu sagen. Sony hat ja schon immer, sag ich mal, Schwierigkeiten gehabt, solche Entwicklungsumgebungen vernünftig für Entwickler zu gestalten, weil Ja, da die hast du haben sich recht, schon ja. immer beschwert, ja, also sei es jetzt PS1, PS2 besonders, ja, PS3 haben PS3, die meisten geschimpft, ja, deswegen PS3 ist war halt ganz Xbox so schlimm. weit vorne dran. Genau, es war mit übrigens mit ein Grund, aber ich war mir sicher, dass die Top-Titel sehr lange auf sich warten ließen bei der PS3 nach dem Erscheinen. Ja. Und ich sag's ganz ehrlich, wenn die Firmen oder wenn da nicht so eine große Marktmacht hinten dran stehen würde, hinter der PlayStation-Marke, ja, dann würden die Entwickler sofort Sony den Rücken kehren, weil also dass die Entwickler-Kits sind grausam, ja, grausam. Das ist Sadomaso pur, ja. Keine Ahnung, ich habe es selbst noch nicht entwickelt dafür. Ich und kann nur sagen, wenn man sich jetzt anguckt, was Sony überhaupt momentan auf dem Markt treibt mit This Content war einmal. ja, mal gucken, irgendwann lädt es eine DVD ein und steht, This Content is von Sony and is not allowed to play. ja, genau. ja, das ist dann für mich der Moment, wo die PlayStation wirklich aus dem Fenster fliegt. Es ist übrigens noch, weil du das gerade sagst hier mit dem Content not in your country. Also das heißt, bei der NGP kann das durchaus sein, zumindest bei den Versionen mit 3G. Es soll ja zwei Versionen geben, einmal nur Wi-Fi und einmal mit 3G. Ja. Und ja, da gibt es ja auch eine Länderabfrage, ja, eine Carrier-Abfrage. Ja, also ich bin mal echt gespannt. So. Wahrscheinlich, wenn du dann mich würde es nicht wundern, du kaufst dir in Deutschland ein Spiel, ja, dann gehst du in Urlaub in ein anderes Land und dann kannst du das Spiel nicht spielen, weil du nicht in Deutschland bist. Oh, wir Okay. sind so böse jetzt, wir sind so böse. Ja, das ist richtig gemein. Und dabei dauert es noch bis Ende des Jahres, bis überhaupt das Gerät auf den Markt kommt. Ja, also ich bin momentan sehr interessiert daran, aber nicht unbedingt interessiert daran, das zu kaufen. Aber ich finde es sehr, sehr spannend. Überhaupt ist die Frage, ja, ich habe es ja schon öfters angesprochen mit den Spielen an sich. Ich spiele eigentlich unterwegs oder mobil, ja, auch wenn ich einfach nur mal so locker am Fernsehen sitze und so und will ein kleines Spielchen machen, nur noch am Tablet. Ja, nur noch am Android-Tablet. Der DS ist schon sehr lange nicht mehr großartig benutzt worden, ja. Letzt habe ich mal von jemandem ein Adventure-Spiel, ein RPG ausgeliehen bekommen und habe mir das angeguckt und da wurde es mir erst bewusst, boah, das sind Welten von der Grafik, von der Qualität, das sind Welten, ja, und zwar negativ für DS. Ich liebe den DS, ja, aber wenn ich mir das so nebenan angucke, ja, von der Grafikqualität her, nicht von der Spielqualität allgemein, da müssen die Leute bei Android noch ein bisschen was machen, die Entwickler. Ja. Also es sind keine Vollpreisspiele. Aber Da es sind. kommen ja immer hoch Impossible Mission. Ja. Das Ja. ist einfach Aber Klötzchenkartig im diese. Vergleich. Ja, genau. Aber diese Casual-Spiele, wenn ich die jetzt miteinander vergleiche, das ist unglaublich. Das ist wie eine ganz andere Generation. Und also naja, ich muss sagen, es wird noch schwierig, für wen wird das jetzt im Endeffekt ja, dieses Ansprechen, ja, die neue PlayStation. Ich denke, auch deswegen hat Sony vielleicht die Verknüpfung hier mit Android gemacht, weil die genau wissen, die mobilen Telefone, die Smartphones werden immer stärkere Rolle spielen in Zukunft, ja, bei der Spieleentwicklung. Und vielleicht haben die deswegen schon die Weichen gestellt, hier das früher oder später zusammenzuführen. Ja. Und weil das ist eine klare Ansage. Hoppla, wenn jetzt die meisten Entwickler nur noch für Smartphones programmieren, ja, dann sollen die Spiele aber auch auf unserer NGP laufen. Und das haben wir dann mit der PlayStation Suite sichergestellt im Prinzip. Dass die dann auch laufen auf der neuen PSP. Also, man darf sehr gespannt sein, man wird noch viel drüber spekulieren, wahrscheinlich so viel, dass uns am Ende des Jahres die PlayStation dermaßen auf den Keks geht, dass wir überhaupt nichts mehr davon wissen wollen. Wenn sie Kann rauskommt sein. dann endlich. Besteht die Möglichkeit. Wenn man es vielleicht erwähnen darf, gehört zwar nicht unbedingt zu diesem Podcast, aber demnächst steht ja auch die 3DS an. Und da bin ich zum Beispiel auch sehr gespannt drauf. Ja, ich auch. Auch da habe ich mich schon gefragt, an der Ries Wochensicht, warum, oder beziehungsweise welche Zielgruppe da angesprochen wird und ob die jetzt noch großartig was reißen können gegen die Smartphones. Da werden wir mal auch gespannt sein. Also ich muss sagen, ich habe jetzt so ein bisschen ein Wow-Erlebnis gehabt. Ich habe mich ja noch nicht unbedingt so beschäftigt mit dem Thema 3D, weil ich das einfach nicht für so wichtig erachtet habe. Und wir waren am Freitag im Kino und wusste gar nicht, dass der Film in 3D gesendet wird, gezeigt wird. Und hatte da mein erstes 3D-Kino-Erlebnis. Und ich muss sagen, ich bin extremst positiv überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass die Entwicklung so gut in die Richtung ging. Und deswegen hat mich das auch neugierig jetzt gemacht auf den 3DS. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe es ja schon mal gesagt, also 3D-Filme ist Dreck. Tut mir leid, ist absoluter Dreck. Ja. Ich kriege Kopfschmerzen, meine Augen tun weh. Das ist nicht scharf genug für mich, ja, muss ich ganz sagen. Muss ich auch ganz klar sagen, das ist trotz Brille dann immer noch verwischt. Ich sehe einen Verwischeffekt vor allem bei schnellen Bewegungen und das ist alles Mist. Tut mir leid, also da bin ich überhaupt nicht dagegen. Da bin ich ganz, ganz stark dagegen, vor allem wenn die Filme nur noch in 3D gezeigt werden. Ich wollte jetzt in Tron reingehen, ich werde es nicht tun wahrscheinlich, so wie es aussieht, weil kein Kino den zeigt. Die Filmindustrie will da mit aller Gewalt probieren, die Leute dazu zu zwingen, in die 3D-Filme zu kriegen, damit die Zahlen höher gehen, weil bisher war es nämlich so, dass die meisten Leute lieber in die 2D-Version gegangen sind, als in die 3D-Version, nicht nur weil die billiger sind, sondern weil die eben auch davon keine Kopfschmerzen kriegen. Und ich lasse mich da nicht zwingen, ja, von der Filmindustrie. Also das kann ich bestätigen, ich selbst hatte zwar keine Probleme, aber meine Frau hat Probleme gehabt, ja. Also die hat auch Kopfschmerzen bekommen. Ich empfand es nicht so verschwommen. Also was da ein bisschen verschwommen war die extrem dreckige Brille, die musste ich erstmal richtig sauber machen. Dann ging's. Ja. Ein Bekannter von mir hat übrigens ganz große Probleme bekommen, ne, wegen dieser Brille, wegen dieser verschmutzten Brille. Der war im Kino und die Brille war offenbar nicht vorher desinfiziert worden, der hat die aufgesetzt und nächsten Tag, da sind anscheinend von der Brille Erreger in sein Auge gekommen, fremde Erreger, und der hat ein Auge gehabt, du, das war dick geschwollen, ja, der Arzt hat das bestätigt, dass das passieren kann, durch diese Brillen, wenn die nicht vorher gereinigt werden, und dem ging's echt mies, ein paar Wochen lang. Ja, das ist auch eine Frechheit, ich denke, man kann erwarten, dass die gesäubert werden, ne? Ja, das könnte man meinen, ja, aber es ist halt immer nicht so. Aber okay, wir wollen ja jetzt nicht auf dem Kino rumreiten, wir sind ja ein Endcast-Podcast und halt genau. Ein Android-Podcast und halt eben kein Kino-Podcast. Oh, schade. Oh. Aber ich habe gesehen, du hast ein Thema hier noch angeschlagen, wo ich auch noch ein bisschen was dazu sagen habe, zwar Congregate. Ja, Congregate ist wieder im Markt und mit Änderungen, die mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe die neue Version vom Market nicht installiert. Ich habe immer noch die alte Version, die 1.0.8. Leider bietet die Congregate anscheinend nicht mehr an auf ihrer Webseite zum Download. Das finde ich sehr, sehr schade. Man kann nämlich nichts mehr herunterladen, also keine von diesen Spielen mehr herunterladen. Deswegen ist ein Offline-Gaming nicht mehr möglich. Die Firma hat das gemacht, um eben... ach ja, übrigens, die Bar vom Browser ist noch mit drin zu sehen. Und Congregate hat das deswegen gemacht, weil Google die vorherige App rausgeworfen hat aus dem Market, weil die Bedingungen verletzt, weil eben, wir haben es letztens gesagt, da quasi ein Market oder ein App Store oder ein Marketplace im Marketplace ist. Ja, und das will Google nicht. Und jetzt wurde das eben angepasst, so damit diese App nicht nochmal rausfliegt. Und ich finde es schade, weil jetzt wird alles im Browser-Cache abgespielt sozusagen. Das heißt, man braucht wieder jede Menge Speicher. Man kann die Spiele nicht offline spielen. Und deswegen werde ich mir diese neue Version nicht darunter laden. Und ich möchte bitten, die Entwickler, ich habe auch schon geschrieben, vielleicht könnt ihr den Entwickler von Congregate auch nochmal schreiben, dass die noch eine zusätzliche Version anbieten, außerhalb vom Marketplace, das dürfen die, das verstößt nicht gegen die Bedingungen, damit man auch in Zukunft diese Version nutzen kann. Im Moment funktioniert diese Version noch, die alte, wo man alles auch herunterladen kann oder das meiste auch herunterladen kann, aber irgendwann wird die nicht mehr funktionieren, wenn die nicht mehr unterstützen. Ja, und deswegen, bitte Leute, schreibt eine Mail an die Entwickler von Congregate, dass sie nochmal eine Version zur Verfügung stellen, die eben auch Offline-Spielen ermöglicht, beziehungsweise eben das Herunterladen, weil ich finde es ehrlich gesagt mies, was da getan wurde. Allerdings kann ich den Entwicklern von Congregate dann natürlich nichts vorwerfen. Die wollen natürlich, dass ihre App im Marketplace ist. Ja, schade. Ja, leider muss ich auch was Unschönes dazu sagen, auch mit der alten Version. Die Kongregate-Sachen laufen überhaupt nicht auf dem Arcus. Und zwar kein einziges Spiel. Leider. Es liegt mit Sicherheit an Arcus, aber ich habe mich so ein bisschen geärgert, weil ja, jedes Mal, wenn man ein Spiel starten wollte, ist mir wirklich das komplette Arcus eingefroren und ich musste das Gerät wirklich richtig resetten. Hast du die neueste Flash-Version installiert? Ich hatte die neueste Weil das Flash-Version ist ganz, ganz installiert, wichtig, auch nämlich drauf. nicht das Flash, was da irgendwie mitgeliefert wird von Nein, nein, Arcos, also frisch, sondern. frisch vom Markt geladen, ne? Genau, richtig, richtig. Ja, Das nee, ist ganz das wichtig. habe ich drauf, aber der Ja. Arcus hat da eh so ein bisschen Probleme gehabt. Ich nehme an, das hat sich jetzt behoben. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Informationen zum Update. Okay. Ja, vielleicht geht's ja jetzt dann auf dem Arcos. Vielleicht, also bei manchen Mal Dingen, schauen. wo vorher auch abgestürzt sind, konnte ich jetzt beim ersten Probieren noch keine Besserung feststellen, aber mal schauen. Okay. Ich konnte ja noch nicht so viel probieren, da ich es erst seit heute Morgen drauf habe. Übrigens, wenn wir schon vom Marketplace sprechen, da gab es auch noch ein paar Änderungen. Ja. Und zwar wird es in 2011 dann ja, interessante Sachen geben. Also zunächst mal soll also ein Bezahlsystem in einer App entwickelt werden. Für die Entwickler ist das eine gute Nachricht. Ob das für die Benutzer eine gute Nachricht ist, das wird sich noch zeigen, weil damit ist natürlich möglich, dass die Firmen hingehen und sagen, okay, hier, die Grund-App hier ist kostenlos, okay, aber wenn du jetzt den Level haben willst, musst du dafür zahlen, wenn du die Spielfigur haben willst, musst du dafür zahlen und dann klickt man quasi in der App drauf und dann wird das eben dann abgebucht. Ja, wenn Ja, das ist man ja jetzt schon das hat. möglich, sage ich mal, halt über Nein, Umwege des Marketplaces, ja, ne? genau, über Umwege halt nicht direkt in der App. Und deswegen machen es halt die meisten Entwickler nicht, weil das viel zu umständlich ist. Aber jetzt, wenn das in der App möglich ist, ist es geradezu eine Verlockung für die Entwickler zu sagen, hier, da geben wir so eine Grundversion vom Spiel kostenlos raus und alles andere muss man sich zusätzlich dazu kaufen. Ich Ja. sage aber mal jein, weil erstens soll ja ein genau geregeltes System dafür bereitgestellt werden. Das heißt also nicht einfach nur Klick und du bezahlst dann, weißt dann Ja, vielleicht gar darum nichts geht's davon. nicht. Nee, darum geht's nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Man kauft sich ein Spiel für, ich sag mal, 50 Cent und dann geht ein Level und dann sagt der nächste Level kostet jetzt 1 Euro. Genau, so sieht's aus. Ruckzuck, 20 Levels, ruckzuck sind 20 Euro Ja, weg. wobei ich bin mir sicher, dass sowas relativ schnell im Kommentar stehen würde. Ja, gut. Ich glaube, vielleicht übertrieben. Ja, also grundsätzlich finde ich die Idee nicht schlecht, weil vieles wird wirklich ein bisschen einfacher. Man muss auch mal die positiven Seiten sehen. Und vor allen Dingen, ja, kann man, es ist auch einfacher für die Light-Version, von Light auf eine, sag ich mal, Vollversion zu gehen. Ne, dann braucht man keinen Schlüssel runterladen oder eine andere Version installieren, sondern dann macht man halt eben Klick, muss halt eben das Prozedere durchgehen mit 5-mal bestätigen oder sonst was, was halt kommt. Und dann ist gut. Solange man selbst die Entscheidung treffen kann und man vorher auch Bescheid weiß, dass da drin steht, du hast halt eben nur ein Level, würde ich das befürworten. Ja. Dann gibt es noch ein Carrier Billing. Das bedeutet, dass man auch bezahlen kann über den Netzanbieter. Das geht bisher in den USA schon mit AT&T. Und das soll jetzt weiter ausgebaut werden. Ich hoffe, das wird auch bei uns, bei allen Anbietern dann funktionieren, weil das finde ich eine sehr gute Möglichkeit. Über seine Telefonrechnung zu bezahlen, ist dann relativ ja, komfortabel. Ja, da braucht man nicht mehr mit Kreditkarten und mit Google Checkout rumzutüfteln, sondern man lässt es einfach von seiner Telefonrechnung abbuchen. Das ist auch nicht schlecht, finde ich. Dann wird es eine verbesserte Benutzersuche für Apps im Markt geben, was immer das auch wiederum heißt. Ich hoffe, die tun es nicht verschlimmbessern, weil damit bin ich eigentlich relativ zufrieden, so wie es jetzt Das ist. funktioniert ganz Das gut, da bin ich auch funktioniert deiner Meinung. wunderbar. Ja. Ich hoffe, dass da nicht durch das ständige Jammern, ich weiß nicht, was die Leute da überhaupt wollen, wie die das wollen, die jammern nur, aber die sagen nicht, wie sie es gerne hätten. Ja. Ich hoffe, dass da jetzt dann nicht verschlimmbessert wird. Und mehr Social Features, das ist interessant, ja. Und da wird es wahrscheinlich noch ja, Sachen geben, dass zum Beispiel mit Erlaubnis natürlich die Social Apps dann eben auf zum Beispiel auf Adressbuch zugreifen können, nach Erlaubnis und so. Ja. Ich finde es ganz, ganz gut, wenn die Social Network Features ein bisschen weiter integriert werden, insgesamt gesehen. Ja. Und was das jetzt speziell mit Marke zu tun hat, weiß ich nicht genau, aber ein Link zu schicken, das wäre mal eine wirklich geniale Verbesserung. Das würde auch bedeuten, dass es dann an Anlaufpunkt im normalen Internet gibt. Und da könnte man zum Beispiel jetzt, ja, man zieht eine geniale App und dann schickt man den Link demjenigen, ja, zu, dem man das gerne mitteilen möchte, oder vielleicht den Link auf Twitter oder auf Facebook oder so. Und Oder dann. stichst du einfach ein Posting, wenn man es gekauft hat? Ich meine, das will man ja auch gerne, das ein oder andere Programm einfach empfehlen. Ich habe es Ja, gekauft und zack, nein. habe ich gekauft und noch einen Kommentar dazu. Nein, aber eben das Wichtigste ist, dass man es eben verlinkt hat, dass die Leute einfach nur Klick machen können, ja, und dann können sie es auch entweder kaufen oder angucken, zumindest Informationen, ja, sehen und so weiter. Das ist ja das Wichtigste daran. Und das ist ja auch das, was, sage ich mal ganz klar, andere App Stores dem Ganzen voraus haben. Ja, da gibt es einen Link, den kann man im Internet ganz normal anklicken, man kann auf dem Internet hier, okay, kaufen, zack, ja, und dann macht man das. Und ich finde, sowas ist auch möglich, wenn man jetzt zum Beispiel Chrome nimmt, ja, Chrome kann man ja sowieso schon mit dem Handy verbinden, Send to Phone heißt das Ganze, oder Chrome to Phone, ja. Und warum soll es da nicht möglich sein, Links zu machen? Dann gibt es eine Webpräsenz, dort ist das Programm aufgelistet, richtig schön, mit Grafik und offizieller Beschreibung, so wie es auch im Market ist. Und dann klickt man auf Zack, kaufen oder herunterladen und dann macht es am Handy blub und schon wird das Spiel heruntergeladen. So muss das sein und ich hoffe, das ist der erste Schritt dazu. HTML5-Apps, auch da bin ich gespannt. Der Name tut mir zwar so ein bisschen eiskalt rückunterlaufen, weil HTML5 ist noch nicht mal ein Standard bis jetzt. Ja, die streiten sich gerade noch drum, ob es überhaupt HTML5 heißen soll. Es ist so eine Alpha-Beta-Version momentan, HTML5, und die Welt macht so, als ob HTML5 schon festgelegt ist von der Sprache. Okay, aber es soll in dieser, wie auch immer, dann irgendwann festgelegten Sprache soll es dann Apps geben. Und das finde ich gut, dass es Web-Apps quasi gibt. Also das heißt, keine Apps mehr, die auf dem Gerät unbedingt gespeichert werden müssen, sondern die sind in der Cloud und dort kann man sie dann benutzen. Das finde ich ganz schön. Google Docs ist zum Beispiel sowas, ja, speziell nicht HTML5, aber allgemein. Und das finde ich eine ganz gute Sache. Muss allerdings noch ein bisschen verbessert werden und wenn die daran arbeiten, finde ich das auch schön. Und offenbar sollen diese HTML5-Apps, also die HTML-Apps, dann eben auch über den Market zu bekommen sein, wenn ich das jetzt eher richtig interpretiere. Auch Ich das ist meine, eins interessant. muss man für die Leute, die das vielleicht jetzt nicht ganz verstanden haben, nochmal dazu sagen. Es heißt, eine Bereitstellung eines Apps, ohne dass im Hintergrund noch eine spezielle Sprache laufen muss. Die Kompatibilität ist natürlich dann überall gleich gegeben, sofern der Browser HTML5 natürlich unterstützt. Genau. Und wie die Sprache eben, die Sprachdefinition aussieht, das ist dann eben noch ja, in weiter Ferne. Aber es wird, denke ich, für alle Geräte dann kommen, außer vielleicht ja, von einem, aber das wollen wir hier nicht ansprechen. Ja, dort, die haben ja auch HTML5 Plus. Das ist dann eine spezielle Version von HTML5, ja. Ja, das ist dann wahrscheinlich, ja, da reden wir nicht drüber. Reden wir am besten nicht drüber, ja, Okay. sonst nehmen wir hier was rein, was wir eigentlich gar nicht wollen. Gut. Wichtig ist, man braucht keine spezielle Sprache oder irgendeinen Emulator oder sonst was im Hintergrund, sondern es läuft direkt über den Browser. Insofern läuft es überall und das macht das Ding auch Ja. relativ dünn. Und wenn es dünn ist, und dann brauche ich auch nicht so viele Ressourcen. Ich mache gleich mal weiter, weil die Zeit ist schon wieder. Wir haben schon wieder eine Stunde voll. Ja. Cloud Printing für Android von Google jetzt direkt. Momentan nur für Windows verfügbar. Das heißt, man installiert da eine schöne kleine Software in Windows und kann dann quasi mit dem Android-Handy über Windows drucken. Das dürfte für dich bei dir mal ein müdes Lächeln hervorrufen, weil du hast ja so einen speziellen Drucker da ja eh schon. E-Print, genau. Ja, genau, der super geniale Cloud-Funktion eh schon hat. Also für dich ist das uninteressant, aber Ich schicke da nur eine Mail hin, dann wird die gedruckt. ja, na, das sind schon fantastische Sachen. Du weißt, was man da für fantastische Sachen mitmachen kann, was das bedeutet. Na, wenn mobile Geräte auf einmal Zugang zum Drucker haben, das ist schon genial, ne? Ich habe das schon mehr als einmal verwendet auch. Ja. Ja, ich war unterwegs, habe eine Mail bekommen, habe die gelesen, der Anhang war relativ wichtig und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, pass auf, kommt jetzt gleich aus dem Drucker oder Fax oder wie das nennen willst raus. Ich habe das per Mail dahin geschickt und siehe da, es kam auch raus. Genial. Ja, ich habe also einfach nur weitergeleitet. Ja. Natürlich sollte man diese Mailadressen geheim halten. Ja, das könnte teuer werden sonst. Also ich denke, das wird auch interessant werden, je nachdem, was da eben für Möglichkeiten vorhanden sind. Ob das jetzt nur, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich habe momentan nicht so viel Zeit gehabt, mich damit mit diesem Cloud-Printing-Thema noch zu beschäftigen. Sony hat alles weggedrückt bei mir an Themen die Woche. Wenn es natürlich möglich ist, dass man hier auch über 3G-Netzwerke seinen Computer irgendwie erreichen kann und nicht nur über das Wi-Fi, das wäre natürlich die Krönung vom Ganzen, ja. Aber naja, das werden wir mal sehen, wie das wie dankbar das wird. Wäre ich auch für, es gibt ja inzwischen Firmen, die schlau geworden sind und sogenannte Universal Printertreiber anbieten, wie zum Beispiel HP oder Lexmark. Mhm. Ja, ich würde es begrüßen, dass man schlicht und einfach mal so einen Treiber in Android implementiert. Warum denn nicht? Die sind nicht so groß und vor allen Dingen diese Universal-Treiber funktionieren dann mit allen HP-Geräten bzw. mit allen Lexmark-Geräten. Und es gibt sicherlich noch der ein oder andere Hersteller, der ein ähnliches oder gleiches anbietet. Ja. Warum nicht? Ich meine, wenn einer zumindest so als Zusatz. Weil rein technisch ist es ja kein Thema, in einem Android-System, was ja auf Linux beruht, sowas anzubieten. Ja, klar. Nexus S wird es in Deutschland auch in Weiß geben. Genaues Datum steht immer noch nicht fest. Ich bin schon ganz hippelig. Ich werd schon wahnsinnig. Also kein Gerät für Schornsteinfeger? Nein. Ich meine, mein T1 ist ja auch weiß, ja, aber ich liebe das eigentlich. Aber ehrlich gesagt, mir ist es momentan egal, ob das weiß oder schwarz ist. Ich will es jetzt endlich haben. Ja, es kann von mir aus, na gut, pink vielleicht nicht gerade, aber grün kann es von mir aus sein, ja, knallgrün oder blau oder so, ja. Ach, pfeift drauf, ich würde es auch in pink nehmen, ja. Ich möchte es aber jetzt haben, endlich. Dann wünsche ich dir mal viel Erfolg, egal ob weiß, grün, lila, blass, blau oder schwarz. Ja. Nimm das, was du bekommst. Ich will es endlich haben. Ja. Jetzt hast steht du schon irgendwie so gedanklich einen Zeitpunkt festgelegt? Also ich glaube 20. Februar, ja, wird okay. Habe ich jetzt schon zumindest mal spekulationsweise gehört. Okay. Und ich hoffe, dass das auch dann stimmt, ja. Ich habe keine Ahnung, Preise wurden auch zwischen 450 und 550 angesiedelt ohne Vertrag und auch da bin ich mal gespannt, wie das ist. Also wenn es bei der Telekom angeboten wird, ja, dann wird es sicherlich teurer sein. Ja, wenn es bei O2 angeboten wird, dann wird es vielleicht sogar noch unter dem spekulierten Preis liegen, weil die haben echt geniale Preise, muss ich sagen. Ja. Aber das hängt also alles davon ab, wer es jetzt in Deutschland dann letztendlich verkauft und oder ob es alle verkaufen. Ja, in den USA sind es ja sind mittlerweile sehr viele da. Ich glaube, Moment, in den USA gibt es, glaube ich, das nur von einem Anbieter, soweit ich das weiß. Und in England gibt es jede Menge Anbieter, die das verkaufen. Und ich hoffe, dass dann auch in Deutschland dann jede Menge Anbieter sind. In Italien ist übrigens verkauft worden. Da hat es übrigens kein Super AMOLED, sondern ein Super LCD-Display. What? Ja, in den USA und in England hat das ein Super AMOLED. Jetzt wird spekuliert, was hat es in Deutschland? Super AMOLED oder SLCD? Bisher sieht es so aus, die letzten Erkenntnisse, dass es in Deutschland mit Super AMOLED rauskommen soll. Genau, ja, also, wie in England. Dann, ja. Das würde ich nämlich auch befürworten. Ja, das Desire beispielsweise, ja, ist ja nicht mit, bei uns nicht mit Super AMOLED rauskommt, sondern dann eben mit dem Super LCD. Display, ja, das ist zum Beispiel so ein Kandidat. Und da gibt es noch mehr, die wegen der Knappheit der Super AMOLED Displays eben gesagt haben, naja, hier die in Europa, die brauchen das nicht fertig. So, zack. Die wissen sowieso nicht, was das ist. Ja, es ist wirklich knallhart. Das ist das, was ich schon als gesagt habe, mit dass wir bald zum Entwicklungsland abgestempelt werden, wenn wir weiterhin so technikfeindlich sind hier. Ja. Und irgendwann trägt das natürlich Früchte, dann sagen natürlich auch die ausländischen Firmen, ja gut, hier brauchen wir nicht die High-End-Sachen bei denen rauszubringen, weil das interessiert die sowieso nicht. Und sind dann leider halt die Technik-Fans, die bei uns dann sind, die dann eben auf der Strecke bleiben dann. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass sich da Samsung stellt das ja her, dass die sich da noch zusammenreißen und das in Deutschland wenigstens mit Super AMOLED rausbringen. Ja, das wäre wirklich schade. Also ich bin mal gespannt, wenn du es in den Händen hältst und ich das erste Mal mitspielen darf. Und ja, ich habe immer noch nicht deinen Arkus in der Hand gehabt, ja. Ich habe immer noch deinen Arkus noch nicht in der Hand gehabt, ja. Oh, dann wird's aber mal endlich Zeit. Ja. Jetzt mal jetzt welches aber ja ich viel, viel besser läuft nach dem Update heute Morgen. Aber ich habe ein anderes schon ausprobiert. Ein Arkus? Ja, ein Arkus. Ich habe jetzt mal endlich mal eins gesehen. Also schon eine Zeit lang her, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht erwähnt, weil es ja mittlerweile schon relativ lange auf dem Markt ist. Mhm. Und ja, ich finde es auch ganz schön. Nur die hatten noch die Version 2.1 drauf und ja, irgendwie ließ sich das Teil nicht updaten dort. Ich weiß auch nicht, ja, okay, ich muss dazu sagen, viele Fans haben nach dem Update gesagt, wären sie doch beim Alten geblieben. Weil das vorher hat doch einige Probleme verursacht auf dem Gerät, was ich auch nachvollziehen konnte oder was ich auch miterlebt habe. Und ja, deswegen ist er jetzt auch ein Fix rausgekommen, ein gigantischer Fix. Also dieser Fix war sehr, sehr groß, über 80 Megabyte. Wohlbemerkt, das war eine Fix-Datei, mehr nicht. Und darüber möchte ich nämlich auch mal kurz zumindest mal berichten. Also es wurden sämtliche Audio-Probleme gelöst, wobei ich kann die jetzt nicht nachvollziehen. Mhm. Also ich hatte diese Probleme nicht. Vielleicht deswegen, weil wir sprechen hier speziell das Thema WMA-Files an. Ich habe keine WMA-Files abgespielt. Macht das noch jemand? Benutzt es überhaupt noch jemand, WMA-Files? Das ist ja unglaublich. Anscheinend. Also es haben sich einige beschwert. Oh ja. Auch bei Video... Bei Video, die Subtitles gab es Probleme, was behoben wurde. Ich gehe jetzt nicht auf jedes einzelne Thema ein. Also ich möchte noch sagen, ja. Ich finde es eine Riesenschweinerei, dass keine .au-Files abgespielt werden, ja? So geht das nicht, ja? Okay. Dann auch, hier steht Fix Mobile Site Video Not Playing. Das war korrekt, also da gab es bei YouTube, ist da angesprochen, auf YouTube liefen viele Videos nicht. Hab's jetzt noch nicht probiert, konnte habe ich noch keine Zeit gefunden dazu. Und was jetzt kommt, da brauche ich deine super Englischkenntnisse. Wow. Weil ich lese da jetzt was vor und dann darfst du deine Meinung dazu äußern. Okay. Wahrscheinlich wirst du jetzt gleich den Kopf schütteln und sagen, wie? Memory, Doppelpunkt, enable 32 MB swap by default and increase it to 64 MB after Android reset or full device reformat. Okay. Auf Deutsch gesagt, wenn ich die Kiste jetzt auf 0 zurücksetze, ja, schmeißt er mir die 32 MB Swap raus und macht daraus 64 MB. Okay. Was man glaubt, zu einer deutlichen Performance-Steigerung verhelfen soll. Aber warum haben die das vorher überhaupt erst gemacht mit dem 32 MB Swap dann? Keine Ahnung, also es geht noch weiter. Storage, enable X3 Filesystem. Ah, das ist gut. Support and Migration. Das ist gut. Aha. Also es sind sehr, sehr massive Änderungen. Also X3-Filesystem ist sehr, sehr gut. Ja. Da kann man sich auf was gefasst machen. Das ist nicht schlecht. Richtig. Ich muss mal auch noch angucken, wo man eine Migration machen kann. Mhm. Weil im Moment läuft er ja mit Sicherheit noch auf X2. Mhm. Dann, wie gesagt, die Änderungen sind wirklich massiv. Wi-Fi, habt ihr ja auch schon erzählt. Das hört sich nach einer Vorbereitung für Honeycomb an, ne? Weil Honeycomb unterstützt ja auch das X3-File-System jetzt. Mhm. Durchaus möglich. Ich meine, das Gerät oder die Modelle sind ja noch ganz neu und warum nicht auf Honeycomb gehen? Also ich rechne auch ganz fest damit, dass ich auf dem Gerät Honeycomb bekomme. Ganz kurz, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Ich meine Gingerbread, ja, also Gingerbread. Oh ja, natürlich. Ab Gingerbread wird X3 unterstützt. Aber ich denke auch, Honeycomb ist natürlich ein Anwärter. Ich finde, das könnte durchaus laufen, ne, auf dem Arkus. Also ich bin mir sicher, dass die wahrscheinlich gleich auf Gingerbread gehen. Ja, aber weil jetzt so knapp nach dem 2.2, jetzt müssen sie erstmal diese Probleme fixen, ja, und bis dann, jetzt wird noch einen kleinen Moment dauern und dann wird, denke ich, Gingerbread kommen. Hm. Was mich extremst gefreut hat, ist Fix Disabling Power Saving Not Working. Mhm. Das also auch wenn das Power Saving von Wi-Fi abgeschaltet war, hat das trotzdem abgeschaltet. Oh, das ist nichts. Und das hat genervt ohne Ende, weil jedes Mal, wenn der Bildschirmschoner anging und ich habe ihn eingeschaltet, war die Verbindung weg. Und dann brauchte er auch wieder einen Moment, bis er eingeloggt war. Ja, klar. Ah, das ist nicht schuld gewesen. Die hatten ja auch in der Vergangenheit massive Probleme mit 802.11n-Support. Ja. Dieses ist jetzt auch gelöst und ist auch mit diesem Fix gefixt. Dann, ja, ich ein fixer Fix zum Fixen des Problems. Ja, dann Faster Reconnection, das ist also auch was, was ich absolut, wo ich mich absolut drauf freue, dass also auch die Wiederverbindung bei einer Unterbrechung, dass die relativ schnell ist. Das konnte ich heute auch gleich feststellen, nachdem ich gesurft habe, danach war das Gerät erheblich schneller. Okay. Und also die Verbindung war auch viel, viel schneller da nach dem Start. Was auch noch interessant ist, was für ein Problem da war, hat man die SD-Karte entfernt und wieder eingesetzt, musste man sich überall manuell neu anmelden. Na gut, also die Details sind wahrscheinlich jetzt noch recht umfangreich. Es würde davon jetzt noch mal ungefähr fünfmal so viel sein, naja, aber das rede ich jetzt nicht. Lass mal. Was mich auch noch freut, was ich unbedingt noch erwähnen möchte, Video im Allgemeinen ist von den Formaten her erheblich erweitert worden. Also es gibt kaum noch was, was Video jetzt auf diesem Gerät nicht mehr unterstützt. Auch Vorbis und WebM? Die beiden wichtigsten Formate. Ja. Das steht jetzt nicht dabei. Die beiden wichtigsten Formate. Ja. Ja, also WebM wird ja ab Gingerbread unterstützt. Ja, so offiziell, ja, von Google. Und das ist auch dringend notwendig, weil Google hat jetzt auch offiziell das bei Chrome als einziges Videoformat, das nativ unterstützt wird, mit einer HTML5-Entkapselung angekündigt. Und dann muss es ja auch bei Android gehen. Ja, sonst wäre das ja schlecht. Ich werde mich jetzt ein bisschen weiter beeilen. Dass ich noch, ja, sag mal, was hast denn du gemeint hier mit dem Hammer-Game gestartet? Was ist denn das? Das habe ich absichtlich so gestartet. Hammer-Game? Ja, Hammer Game deswegen, weil Modern Combat 2, Black Pegasus, ist draußen. Hä? Das ist ein Ego-Shooter mit einer Hammer-Grafik. Also das ist eins der Spiele, bitte? Auf dem Android? Auf Android. Ist ja, was? Ist ja der Hammer. Ja. Ist ja wirklich der Hammer. Mit absoluter Hammer-Grafik. Also das ist eins der Spiele, wo ich gesagt habe, das ist kein Larifari-Spiel mehr, sondern das ist schon ein Konsolenspiel. Warum ist das nicht App der Woche? Es ist deswegen nicht App der Woche, weil ich selbst noch nicht testen konnte. Und jetzt halte ich fest, was schätzt du, was man für so ein Spiel verlangt? Hä? Ja, sag mal eine Zahl. Was schätzt du, was so ein Spiel wert ist? 10 Euro, 20 Euro, 100 Euro? Nee, 10 Euro. 100 Euro, ja klar. Halte ich fest. 2,99 €. Wow. Wie heißt das nochmal? Modern Combat 2 Black Pegasus. Ist das offiziell? Ist das offiziell von der Firma? Weil Modern Combat ist ja normalerweise eine geschützte Marke. Das ist von Gameloft. Und ja, das ist ganz offiziell. Offiziell an, okay. Also am besten mal auf den Link gehen, mal dir die Bilder angucken und dann wirst du wirklich erstaunt sein. Dann sagst du, nee, das glaube ich nicht, die Grafik. Dann hätte es Gameloft ja endlich geschafft, ein vernünftiges Spiel auf Android zu bringen. Hey, Premiere. Also alles, was ich bisher gesehen habe, ist sehr vielversprechend. Ja, also ich könnte mir das ganz gut fürs Tablet vorstellen, aber ich, ja, weiß man nicht. Ja, sehr schön, gleich das nächste Thema angesprochen. Das werde ich auch nur ganz kurz halten, weil ich finde es einfach nur witzig. Weil, ihr werdet es nicht glauben, liebe Zuhörer, am anderen Ende hört man es ja schon. Wahrscheinlich ist das auch der Klingelton. Es kommt, ich konnte es einfach nicht glauben, tatsächlich ein Disney-Phone. Ja, genau. Und das, obwohl Steve Jobs im Vorstand von Disney ist. Unglaublich, ja. Und unglaublich. Und was auch noch unglaublich ist, es wurde vorgestellt in Japan. Ja, gut, das ist nicht so unglaublich. So. Japan sind ja nicht, oder Japaner sind nicht unbedingt jetzt gerade die großen Disney-Fans. Ich meine, wenn das jetzt ein Rio Cyber-Handy wäre oder ein, ich weiß nicht, was aktuell so momentan angesagt ist. Ein K-On-Handy, das wäre es jetzt. K-On. Ja, genau. Sowas in der Richtung. Dann hätte ich es ja, jetzt sage ich mal, ja, verstanden. Ich meine, das Gerät, und jetzt tut es ein bisschen weh, also weil meine Erfahrung da nicht so gut ist, Gerät ist tatsächlich von Sharp. Ich meine, vielleicht sagt einem die Firma Sharp noch irgendwas. Ja, die haben gute Handys momentan gezeigt, Android-mäßig in Japan. Die sind richtig gut da. Und ja, also meine Erfahrung mit Sharp in der Vergangenheit ist nicht allzu toll. Mhm. Ja. Vielleicht ist es auch einfach nur noch der Name, der existiert. Würde mich nicht wundern, weil es auch schon ein Weilchen her ist, als ich das letzte Mal mit Sharp Sharp ist eine Riesenfirma, du. Die sind immer noch gut aktiv. Und auf jeden Fall mit einem 3,8 Zoll kleinen Display, 1 GHz Prozessor, Froyo ist drauf und was ich interessant finde, eine 9,6 Megapixel Kamera. Mhm. Und jetzt ist es allerdings spekulativ, 3D-Inhalte. Das heißt, 3DS-Glau. Mhm. Also 3DS-Glau. Also Sharp hat schon ziemlich lange ihre Android 3D-Handys vorgestellt. Haben wir sogar schon mal drüber gesprochen. Vielleicht ist es dir Sharp entgangen, aber das war von Sharp. Ja. Mag ja sein. Dennoch bin ich der Meinung, weil diese Geschichten sind nämlich erst losgegangen nach dem 3DS. Nachdem der angekündigt wurde, der 3DS. Ja, also bis jetzt ist der 3DS ja noch nicht mal draußen. Ne? Ja, auf jeden Fall, das Gerät ist von Disney. Und wahrscheinlich, wie gesagt, wie es klingelt, ruft einen anderen, hört man was? So, jetzt kriegen wir Ärger mit Disney, weil wir die Donald-Stimme nachgemacht haben. Ja, furchtbar. Naja, aber du kannst ja demnächst Songbird dazu benutzen, sowas abzuspielen, weil, ich weiß nicht, kennst du Songbird? Ja, ich kannte Songbird. Nachdem die Linux Entwicklung eingestellt haben, habe ich es natürlich gleich runtergemacht, weil ein totes System möchte ich nicht haben, ein totes Programm. Ne? Jetzt machen sie ja unter Linux, also unter Android ja weiter. Ja, weil aber gut. Es ist nämlich eine Beta da und es wird eine App geben. Ja. Die sieht auch hübsch aus, wobei ich es eigentlich nur erwähnen wollte, weil es sehr, sehr viele User gibt, die Songbird benutzen. Es würde noch mehr geben, wenn ich es auch noch benutzen könnte. Und es ist interessant, das zu wissen, dass da was kommt, weil ich benutze nach wie vor den Onboard-Player. Ja, mache ich auch. Und bei dem werde ich auch definitiv bleiben. Apps der Woche! Apps der Woche! Da habe ich was ganz Kurzes, wenn ich es vor dir da noch rüberbringen darf. Bitte sehr! War eins, was ich entdeckt habe und mich auch schon wieder ein paar... Ja, ich kann schon sagen, fast 2-3 Stunden beschäftigt hat. Und zwar eigentlich eine relativ simple App. Die ist auch gar nicht so groß. Ja. Und zwar heißt die Daily Comics. Daily mit A-I-L-Y Comics mit X geschrieben. Mhm. Und dreimal darfst du raten. Die Internet Comics kann man da aufrufen und durchblättern. Ist da auch Dilbert dabei? Kann ich dir jetzt nicht sagen, das sind so viele. Es sind wahnsinnig viele. Also am besten guckst du mal rein. Mhm. Ich glaube, das sind so ziemlich alle, die bekannt sind. Wohlbemerkt, sind alle in Englisch. Ja, ist normal. Es gibt ja nur ganz wenig Deutsche. Ja, also mir sind zumindest mal keine bekannt. Ist ganz toll gemacht. Die Skalierung ist klasse. Ich benutze es auf dem Tablet. Mhm. Ist klasse gemacht. Also der kann im horizontal sowie vertikal super klasse skalieren. Ist toll gemacht. Das Schöne ist, dass es da eine First, dann Previous, Next and Latest Button gibt. Ja. Also er zeigt immer die letzte Folge an. Man kann aber dann sagen First und dann durchblättern. Und das Nachladen geht relativ schnell. Und wie gesagt, also was man hier auch durchaus erwähnen sollte, ist die Größe. Es hat 206 Kilobyte. Ist also noch überschaubar von der Größe her. Mhm. Und funktioniert ab 2.1 Android. Okay. Also ich sehe gerade, als XKCD kann man abrufen, Control-Alt-Dell, Megatokyo, also damit ist schon mal die App schon mal gerettet. Auch 8-Bit-Theater kann man da aufrufen. Sehr, sehr schön. Leider Dilbert nicht, aber okay, hätte ich mal fast schon gedacht, es kommt von Control Alternate Delete habe ich vorhin noch nicht gekannt, ehrlich gesagt. Ich habe da reingeguckt und habe Tränen gelacht. Ja. Es ist genial. Es ist wirklich genial. Gut, XKCD, das ist klar, das kennt, glaube ich, jeder. Ja, genau. Kennt, glaube ich, keinen, der es nicht kennt. Es sind auch ein paar skurrile Sachen dabei, wo ich da gedacht habe, das ist ein Comic. so Blätter so, überhaupt nicht verstehe. Wahrscheinlich ist mein IQ zu niedrig, keine Ahnung. Ja, ja. Weil ich dann so, was wollen die mir sagen? Fragezeichen. Genau. Sind irgendwie so esoterische Sachen, keine Ahnung. Naja. Naja, auf jeden Fall, die App ist zu empfehlen. Sie, vor allen Dingen, weil sie nicht viel Platz braucht. Okay, also ich habe auch noch eine schöne App gefunden. Du wirst es nicht glauben, die ist nicht auf dem offiziellen Marketplace. Ja. Die kam nämlich so hereingeflattert bei mir auf dem Samsung App Store. Und das ist StarChart HD, nennt sich das. Ja. Oder StarChart HD. Ist das ein Spiel oder was? Oder? Nein, das ist ein Programm, ähnlich wie das Google Sky Maps. Ja. Ja. Oder Google Maps Sky, ich weiß nicht, ich glaube Google Sky Maps oder sowas heißt das. Na, ich sehe gerade das Bild, dieses, sowas wie Celestia kann das sein. Genau, dieses so Programm, wo man dann zum Beispiel hier hinhält am Sternenhimmel und kann dann eben Sternbilder identifizieren. Ja, das ist dann in Echtzeit mit Bewegungssensoren, das kann man auch abschalten, sodass man einfach nur quasi durch den Nachthimmel surft. Ja, die Grafik ist phänomenal, finde ich. Ja, man kann sehr viele Effekte ein- und ausschalten, so dass das optisch, also wirklich sehr, sehr schön aussieht. Und es ist schnell, man braucht allerdings auch ein Mörder Maschinchen dafür, die von der Samsung, also von diesem Samsung App Store, die Version, die ich jetzt hier verfügbar habe, ist natürlich speziell auch angepasst an das Tablet, an Samsung Galaxy Tab, läuft aber auch an Samsung Galaxy S Telefone. Für alle anderen Telefone, also nicht von Samsung oder Devices, kann man sich StarChart normal herunterladen. Da kostet es was. Ich glaube nicht allzu viel, aber Moment mal, ich guck gerade mal nach. Nicht allzu viel. Aber dort heißt es eben nur StarChart, ja, ohne HD eben, was ja auch Sinn macht auf normalen Telefonen dann, ja. Und ja, sieht sehr, sehr schön aus. Man kriegt auch mehr Informationen über die einzelnen Dinge. Also zum Beispiel, wenn man da einzelnen Sterne oder Galaxien bzw. Sonne etwas stärker reinzoomt, ja, dann kann man das anklicken und dann kriegt man halt Informationen darüber, ja, zum Beispiel über die Planeten unseres Sonnensystems und so weiter. Und auch das ist sehr, sehr schön, besser gemacht als bei Google Sky Maps, unglaublich, dass ich das mal sage. Aber die haben auch ein Night Mode gedacht für ernsthafte Beobachtungen und Leute, die eben da tatsächlich astronomische Beobachtungen durchführen, ernsthaft. Das macht man deswegen, da wird alles rot, der komplette Bildschirm, komplett rot und es gibt keine Farbdarstellung mehr. Das macht man deswegen, weil rot die Augen nicht verengt, die Pupillen, so dass man also, wenn man Beobachtungen macht, muss man ja 15, 20 Minuten, eventuell 30 Minuten sogar im Dunkeln bleiben am Nachthimmel. Ohne Licht schon verengen sich die Augen und man sieht wesentlich weniger Sterne als vorher und auch natürlich Beobachtung des Teleskops etc. für jetzt anzupeilen, um dann eben Bilder zu machen. Und Sinn ist halt hier eben dann, wenn man ein Sternbild schnell identifizieren will, dann hält man das einfach nur in die Richtung des Sternbildes Objektes, das man identifizieren will. Dann kriegt man das angezeigt. Wenn man das aber macht, wenn eben der normale Modus aktiviert ist, ja, dann kann man wieder 15 bis 20 Minuten warten, weil man vom Display total geblendet wird. Und eben dafür ist dieser Night-Modus. Haben sie also sehr schön gemacht, dass sie daran gedacht haben. Und für Samsung Galaxy Owners ist das natürlich sehr gut, weil die HD-Version ist kostenlos erhältlich von Samsung. Wahnsinn! Mhm. Also mittlerweile sind im Samsung App Store doch einige kostenlose Programme zur Verfügung, die sonst entweder richtig Geld kosten oder eben sonst überhaupt nicht verfügbar sind. Muss man ganz klar sagen. Hut ab! Also für alle anderen, die aber auch da natürlich dieses StarChart haben wollen und da in diesen Genuss kommen wollen, wie gesagt, im normalen Market erhältlich gegen Entgelt, aber ohne HD dann. Ja, so sieht das aus. Verlinkt ist alles, könnt ihr dann ja sehen. Ja, du als alter Sternwarte-Freak, sag ich mal, Sternwarte-Freak. Ja. hast dich ja bestimmt gefreut und wirst bestimmt auch viel damit, sag ich mal, forschen und experimentieren. Ja gut, ich komme ja momentan nicht so dazu, bin auch nicht mehr an der Sternwarte. Momentan tätig. Eigentlich von schade, vor kurzem gab es einen Meteorschauer, da habe ich noch gedacht, ey, würde ich doch mit dem Rio in den Wald gehen. Und das hab ich auch gedacht, ja. Ich wollte es ja noch tun, aber dann habe ich in den Himmel geguckt und es war mal wieder alles dicht. Es war sinnlos, ja. Es war komplett sinnlos. Es war total bewölkt. Vielleicht haben wir ja Glück und haben in Zukunft jetzt, wenn es wieder ein bisschen, ich sag mal, lichter wird im Himmel, mal wieder einen Meteorschauer. Ich weiß nicht, ob momentan einer ansteht. Ja, je weiter es halt Richtung Sommer geht, desto schlechter ist es, ne? Weil eben der Nachthimmel wird dann nicht mehr so ganz so schön dunkel und es dauert auch länger und im Sommer ist halt auch für Astronomie sehr schwierig, ne? Zumindest für Hobbyastronomie. Ne? Naja, egal. Und jetzt würde ich sagen, ne? Was sind hier? Die Sendung ist jetzt schon wieder longest ever. Ja, also jetzt haben wir schon wieder einen Rekord aufgestellt. Hey! Nein. Ja, ich weiß nicht. Leute, macht doch einfach mal einen Kommentar. Ja. Du, ich weiß nicht, was mit dem Stream heute los war. Es sind einige Leute auf den Stream gekommen, aber der Stream zeigt mir an, dass zwar viele Leute draufgekommen sind, aber keine dauerhaft drauf sind. 12 Leute sind da reingesteppt, aber Number of Viewers wird 0 gezeigt. Ich glaube, das stimmt nicht. Da hat Ustream Probleme. Ich hatte es vorhin bei der Woche sich auch schon gesehen. Und im Chat habe ich zwar was gefragt, aber es hat niemand geantwortet. Ich kann es also jetzt nicht sagen, genau. Es scheint heute nicht zu stimmen. Wie dem auch sei, ja? Du wolltest unsere Credentials vorlesen. Ja, und zwar, wir sind erreichbar. Ihr könnt uns per Mail erreichen, entweder mit Android at thenetcasts in der Mehrzahl bitte.com. Beziehungsweise nicht Android, ich muss mich korrigieren, Endcast at thenetcasts.com. Beziehungsweise mo at thenetcasts.com oder rio at thenetcasts.com. Da könnt ihr auch einzeln ansprechen, wobei wir tauschen so oder so aus, also bitte an Endcast. Dann findet ihr uns unter Facebook. Und zwar haben wir eine Page unter Facebook, die lautet, oh, da gab es glaube ich Diskussionen, oder? Rio? Weil die ist ja relativ frisch noch, die Seite. Ja. Und am besten, Endcast ging, genau, glaube ich, nicht mehr. Am besten noch suchen auf Facebook und ja. Dann haben wir noch Twitter, @AndroidCast. Genau. Ja, und damit haben wir alles durch. Jawohl. Okay. Also tippt mal drauf los. Wir sind für jede Meinung dankbar. Ja, genau. Und jetzt muss ich nochmal den Abspann nochmal zurückspulen, weil wir zu. Weil wir zu lange gebraucht haben. Menschen muss schneller werden, Mann. Also bis dann. okay. Dafür gibt es eine Rückspulfunktion. Also, bis dann. Tschüss, bis Leute. Dann, tschüss. Bleibt gesund. And volumes rule that world.